Als Wanderbursche singen sich von Haus durchs Land, um ein Dasein täglich ringen, halt ich jedem in die Hand. Sing leise dann in Nacht hernieder, wenn ich zum Himmel meinen schließt die müden Augenlider, träumt von der Zukunft späterem Glück. Immer nur im Leben Sorgen mich umschweben, doch ich denk mit Wonne an der Heimatsonne. Denn die Heimat allein birgt mein Glück und mein Sein, dir gilt mein Lied, lieb Heimatland. Ziehen am Firmament die Sterne, leuchtend hin am Himmelsfeld. Bitt ich grüßt mir in der Ferne meine Heimat, meine Welt. Grüßt mir daheim mein trautes Städtchen, mein altes, treues Mütterlein. Sagt meinem lieben, guten Mädchen, ich schließe in mein Gebet sie ein. Immer nur im Leben Sorgen mich umschweben, doch ich denk mit Wonne an der Heimatsonne. Denn die Heimat allein birgt mein Glück und mein Sein, dir gilt mein Lied, lieb Heimat.